Dann sollte es aber doch noch etwas dauern. Die erste Sendung des Deutschen Dienstes von Radio Luxemburg wurde am 23. September 1944 ausgestrahlt. Seit dem 3. Oktober 1944 unterstand der Sender direkt dem alliierten Hauptquartier. Radio Luxemburg wurde, so der Rundfunkhistoriker Konrad Pütter, der wichtigste alliierte Sender der psychologischen Kriegsführung gegen Deutschland. Die Leitung des Gesamtsenders, der Programme in verschiedenen Sprachen produzierte, hatten britische und amerikanische Offiziere. Das war bei allen alliierten Sendern üblich, aber bei Radio Luxemburg gab es eine Ausnahme. Denn nur bei diesem Sender war die alleinige Leitung der deutschsprachigen Abteilung einem Emigranten übertragen worden, dem österreichischen Schriftsteller und Journalisten Hans Habe, der 1911 als János Bekeszy in Budapest geboren worden war. Habe hatte sich schon früh mit Zeitungsartikeln den Zorn der Nationalsozialisten zugezogen und war 1938, direkt nach dem Anschluss Österreichs, ausgebürgert worden. Als Freiwilliger kämpfte er an der Seite von französischen Truppen. Ende 1940 gelang ihm die Flucht in die USA. Nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor meldete er sich zum Dienst in der amerikanischen Armee und beantragte die Staatsbürgerschaft. Am 4. Juni 1942 begründete er in der New Yorker Zeitschrift Aufbau seinen Schritt und hielt ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa. Europa ist heute nicht à la mode. Europäer schlagen beschämt die Augen nieder. Sie fühlen sich mitschuldig an Europas schlechtem Ruf. Viele von ihnen glauben, dass es Undankbarkeit ihrem Gastland gegenüber sei, wenn sie nicht bekennen, dass Europa verfault und verloren ist. Um gute Amerikaner zu werden, glauben sie, schlechte Europäer sein zu müssen. Es ist eine Begriffsverwirrung, die Hitler gewollt hat. Europas Verrat durch die Europäer in Amerika bedeutet nämlich dreierlei: zuzugeben, dass Europa und Hitler identisch sind, zuzugeben, dass Europa ein Pestzentrum ist, das isoliert werden muss, zuzugeben, dass man kein guter Europäer und guter Amerikaner zugleich sein kann. Alle drei Thesen sind unwahr. Und wie alles Unwahre sind sie dumm. Hans Habe wurde im Camp Ritchie in Maryland ausgebildet. Dort gab es ein spezielles Trainingszentrum für deutsche und österreichische Emigranten, die für den Einsatz in Europa vorbereitet wurden. Besonders wichtig waren die Schulungen in psychologischer Kriegsführung. Die Ritchie Boys, wie sie genannt wurden, sollten aus ihrer besonderen Kenntnis der deutschen Mentalität heraus Soldaten zum Überlaufen bewegen und den Widerstand gegen die alliierten Besatzungstruppen verhindern. Als publizistische Hilfsmittel standen ihnen Flugblätter, Radiosendungen und Lautsprecherwagen zur Verfügung. Seine ersten Einsätze hatte Habe in Nordafrika und Italien. Als amerikanischer Offizier kam er mit der 12. Heeresgruppe nach Europa, wo er während des Vormarschs der Westalliierten Zeitungen herausgab und die deutschsprachige Abteilung von Radio Luxemburg leitete. 1966 erinnerte sich Hans Habe in seinem Buch mit dem Titel »Im Jahre Null«. Über Radio Luxemburg sprachen wir täglich 8 Stunden zu der Wehrmacht und der deutschen Zivilbevölkerung, von der wir ja jetzt nur wenige Kilometer entfernt waren. Da wir unsere Identität offen erklärten, der Sender meldete sich teils unter »Radiofreies Luxemburg«, teils unter »Die Stimme der 12. Heeresgruppe«, betrieben wir weiße Propaganda. Gleichzeitig wurde aber in dem von der Militärpolizei hermetisch abgeschlossenen Viertel um die Rue Brasseur in Luxemburg ein zweiter Sender errichtet, der nicht von mir, sondern von Major Patrick Dolan geleitet wurde. Agenten, die allnächtlich die deutsche Grenze überschritten oder durch die deutschen Linien geschleust wurden, kehrten mit frischesten Informationen aus Deutschland zurück. Diese Nachrichten wurden für die schwarze Propaganda verwendet. Das heißt, der Sender, nach dem Namen der Villa Annie genannt, tarnte sich als ein in Deutschland befindlicher Geheimsender des Widerstands und der Untergrundbewegung. Die White Boys und die Black Boys bekriegten sich unentwegt, da wir, die Weißen, die schwarze Propaganda für unethisch hielten und erklärten, sie werde auf die Dauer das Ansehen der demokratischen Besatzungsmacht gefährden. Hans Habe ging es vor allem darum, Vertrauen in der deutschen Bevölkerung zu gewinnen. Vertrauen in die Wahrhaftigkeit seines Senders und Vertrauen in die amerikanische Besatzungsmacht. Dazu ging er in der Berichterstattung neue Wege. Ich sandte von Zeit zu Zeit Armeewagen in die besetzten Landstreifen Deutschlands, die mit modernen Bandgeräten ausgestattet waren. Meine Reporter interviewten deutsche Bürger, insonderheit Bürgermeister und Beamte, die von der Militärregierung eingesetzt worden waren, um die Deutschen mit der Selbstverwaltung vertraut zu machen. Diese Interviews strahlten wir über Radio Luxemburg ins Land, natürlich mit der Absicht, die deutsche Bevölkerung zu beruhigen und die von Dr. Goebbels ausgestreuten Märchen über die Gräueltaten der Besatzungsarmee zu zerstreuen.